Heiliger Geist. Wir wollen nichts so sehr, als dass du uns übernimmst, Herr. Wir wollen nichts so sehr, als dass du mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Wahrheit, mit deinem Leben uns übernimmst. Oh, Halleluja. Halleluja, Jesus. Übernimm uns, Heiliger Geist. Übernimm uns, Heiliger Geist. Übernimm uns, Heiliger Geist. Also, damit der Heilige Geist dich übernehmen kann, musst du ihn bewusst aufnehmen. Dass du musst ihm bewusst Raum geben in deinem Inneren. Du musst ganz bewusst sagen, Herr, ich lass alles los, ich lass die Kontrolle los. Übernimm du mich, Heiliger Geist, wie du mich übernehmen möchtest. Spreng meine Grenzen, spreng die Grenzen meines natürlichen Menschen. Spreng die Grenzen meines Denkens. Spreng die Grenzen dessen, was normal ist. Spreng meine Grenzen. Weißt du, du wirst umso mehr vom Heiligen Geist aufnehmen, je mehr du wirklich hungrig bist und sagst, Herr, ich brauche dich verzweifelt. Ich brauche verzweifelt mehr von dir, Heiliger Geist. Oh, ich brauche verzweifelt, dass du mich übernimmst. Egal wie das aussieht, egal was das bedeutet. Heiliger Geist, ich brauche dich. Halleluja. Halleluja. Je hungriger du bist, umso mehr wirst du aufnehmen. Umso entschiedener wirst du aufnehmen. Umso leichter wird es dir fallen, die Entscheidung zu treffen, loszulassen. Weil darum geht's. Du kannst nur so viel vom Heiligen Geist übernommen sein, wie du selber von dir loslässt. Wie du wirklich loslässt und sagst, Heiliger Geist, hier bin ich. Halleluja. Weißt du, auch jede Angst loslässt, oh, am Ende ist das, was dann passiert, nicht von Gott oder so. Weißt du, du musstest loslassen, als du anfingst, in neuen Sprachen zu beten. Da musstest du loslassen. Als du das erste Mal in neuen Sprachen geredet hast, da musstest du loslassen von deinem Verstand. Da musstest du loslassen, vielleicht sogar auch von Gedanken, die das abgestritten haben und gesagt haben, das ist komisch, das ist irgendwie... Das ist nicht von Gott oder Hilfe, am Ende kriege ich jetzt einen anderen Geist. Weißt du, du musst loslassen, völlig von dir selbst und von deinen Vorstellungen. Und ich glaube, weißt du, ein ganz wichtiger Teil des geistlichen Lebens oder auch der Schule des Geistes, wir sind hier in einer Schule, ja, ein wesentlicher Teil der Schule des Geistes besteht darin, zu lernen, aufzunehmen. Zu lernen, vom Heiligen Geist aufzunehmen, ist ein wesentlicher Teil der Schule. Weil solange du in deiner Eigenkontrolle bist, solange kannst du nicht wirklich aufnehmen, auch wenn du es willst. Weißt du, manchmal sind wir so zu verkrampft, sind wir so verkrampft, aufnehmen zu wollen, dass wir nicht aufnehmen können. Weil es geht beim Aufnehmen geht's nicht um Verkrampfung, nicht um irgendwie ein, sondern beim Aufnehmen geht es um ein Loslassen. Ja. Einfach loslassen. Einfach loslassen. Oh. Halleluja. Gib dich ihm hin, gib dich ihm hin. Aber loslassen heißt nicht schlafen, sondern loslassen heißt wach sein, aber loslassen vor dem Heiligen Geist. Loslassen heißt nicht passiv sein und sagen, oh, jetzt warte ich mal, jetzt schaue ich mal. So funktioniert Aufnehmen auch nicht. Also Gott fliegt nicht wie ein, irgendwie einfach so wie eine Taube von irgendwo her und sagt, hallo, hier bin ich. Sondern du hältst Ausschau nach ihm. Halleluja. Halleluja. Also Gott hat mir heute diesen Satz gesagt, jetzt ist die Zeit, die Kraft Gottes zu finden. Jetzt ist die Zeit für uns als Söhne Gottes, wirklich eine neue Dimension der Kraft Gottes für unser Leben zu finden. Und wie findest du diese Kraft Gottes? Durch Ausschau halten und durch Loslassen, durch Hingabe. Ich glaube, dass da eine neue Dimension der Kraft Gottes ist, die er ausgießen will. Halleluja. Halleluja. Er beginnt jetzt. Er beginnt jetzt. Er beginnt jetzt. Oh ja. Yeah. Ja, ja, da ist es, da ist es. Also, du gibst dich ihm hin und er beginnt und er übernimmt. Jesus. Also da ist Freiheit, da ist Freiheit. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist dich übernimmt, ist, dass du frei wirst von dir selber, dass du nicht mehr denkst, was ist jetzt um dich herum, dass du nicht mehr denkst, was jetzt irgendwie jemand anders denkt, dass du nicht mehr denkst, oh, ist am Ende ist nicht von Gott oder, verstehst du? Sondern einfach aufnimmst. Einfach aufnimmst. Einfach aufnimmst. Oh ja. Mehr. Yes, Lord. Yes, Lord. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Streck dich aus. Wirklich mit rein. Das ist ein wichtiger Teil der Schule des Geistes, zu lernen aufzunehmen. Also verkrampf dich nicht. Denk auch nicht, ja, der will jetzt, dass ich in irgendeiner bestimmten Weise manifestiere oder dass ich umfalle oder sonst was. Verstehst du? Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du loslässt. Aber wenn du ganz verkrampft dich bemühst, nein, ich will nur ja nicht umfallen, ohne dass es Gott ist, weißt du, dann wirst du wahrscheinlich so viel inneren Widerstand leisten, dass du sowieso nicht umfällst, aber du empfängst auch nicht viel, verstehst du? Es geht nicht darum, irgendwas festlegen zu wollen, sondern es geht darum, den Heiligen Geist machen zu lassen, wie er das will. Halleluja. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer, völlig frei. Völlig frei. Völlig frei. Einfach völlig frei. Wie auch immer. Völlig frei. Oh, völlig frei. Frei in ihm, frei in ihm, frei in ihm, frei in ihm, frei in ihm. Oh, shakarando. Ich habe eine Person gesehen, die hatte den Löwen von Juda an so einer ganz kurzen Leine. Wie so ein Hund, der an einer kurzen Leine, starken Leine, gehalten wird. Und Gott sagt dir, wenn du spürst, es ist vielleicht für mich, dieses Bild, sag einfach, lass los. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los, lass die Angst los. Ja, was passieren könnte, wenn ich losgelassen bin in deinem Leben? Lass die Kontrolle los. Wie du denkst, dass ich wirken sollte in deinem Leben, was ich alles machen sollte Halleluja. In deinem Leben. Lass einfach die Leine los. Ja, ja. Lass die Leine los. Ja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Komm her. Halleluja. Leine los. Wow, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der Heilige Geist ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gib ihm Raum. Gib ihm Raum. Lass es zu. Lass es zu. Also überleg nicht, weißt du, du musst auch nicht überlegen, was macht er jetzt bei mir? Weißt du, die Sache ist immer die, wenn der Heilige Geist wirklich was bei dir macht, dann verstehst du es in dem Moment sowieso nicht. Dann ist es nicht etwas, was du in dem Moment durchdenken kannst oder wo du in dem Moment weißt, was er jetzt genau tut. Wenn du genau weißt, was er jetzt gerade bei dir tut, dann sage ich dir, dann wirkt er noch nicht so bei dir, wie er wirken will. Halleluja, Halleluja. Oh, übernimm sie. Oh, übernimm sie, Heiliger Geist. Oh, Jesus. More Lord, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord. More Lord. More Lord, Jesus. Corra camanda carando, corra banda cando ro coro ro ro ro ro ro. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr. der Tiefe zu. Ja, es ist die Zeit für dich, wirklich die Verbindung zur Kraft Gottes ganz neu zu finden. Das ist es, die Verbindung zur Kraft Gottes ganz neu zu finden. Halleluja, die Verbindung zur Kraft Gottes ganz neu zu finden. Halleluja. Da ist es, Jesus. Halleluja. Er verbindet dich. Er verbindet dich. Er verbindet dich mit der Quelle. Oh, denk nicht, versuch nichts zu durchdenken. Er macht es auf seine Weise. Er macht es auf seine Weise. Wie Valerie gesungen hat, freundliche Übernahme. Ja, da ist es. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, das sind einige, die noch hungrig sind. Hungrig, hungrig, hungrig. Halleluja. Hungrig, hungrig, hungrig. Oh, das ist diese göttliche Verbindung. Oh, yes, Lord. Mach es, wie du möchtest. Jesus. Jesus. Oh, wie du möchtest, Heiliger Geist. Oh, wie du möchtest, Heiliger Geist. Wow, Jesus. Halleluja. Alles gut. Halleluja. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir nehmen auf von dir. Oh, wir verbinden uns neu mit den Quellen deiner Kraft. Tiefe ruft der Tiefe zu. Die Tiefe verbindet sich mit der Tiefe der Quellen Gottes. Es ist Zeit, ganz neu die Kraft Gottes zu finden, auch für dich über Livestream. Ganz neu dich zu verbinden mit der Kraft Gottes. Es ist Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Da ist Freiheit, wo der Geist des Herrn ist. Befreiung, Befreiung, Befreiung, Befreiung, Befreiung. Er befreit dich, er befreit dich, er befreit dich. Oh, er setzt dich frei, er befreit dich, er setzt dich frei. Mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr. Jesus. Halleluja, alles gut. Halleluja, Halleluja. Mehr Herr. Tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Es ist Zeit, die Kraft Gottes zu finden in deinem Leben. Oh, mehr. Oh, Ströme lebendigen Wassers. Halleluja. Mehr, Herr, mehr, Herr. Auch über Livestream. Geh rein. Mehr, Herr. Mehr. Mehr, Herr. Du musst es nicht verstehen. Mehr, Herr. Oh. Mehr, Herr. Oh, Jesus. Jesus. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Oh, oh. Oh, mehr, Heiliger Geist. Yes, yes, yes, yes, yes. Oh, da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr. Oh! Fire! Oh! Halleluja, Herr. Ja. Halleluja. Ah, da ist eine. Komm mal hier. Hey. Morgen. Oh, joy of the Lord. Joy of the Lord is your strength. Halleluja. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Danke, Jesus. Neue Schübe der Freude in Jesu Namen. Yes, Lord. Yes, Lord. More, more, more, Lord. More, Lord. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ah. Jetzt sind schon die meisten reingegangen. Halleluja. Das heißt, da findet etwas statt im Geist. Weißt du, da findet eine Übernahme statt im Geist. Da findet eine Verbindung statt im Geist. Gott verbindet dich mit seiner Kraft. Weil, weißt du, das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen, sondern in Kraft. In Kraft. In Kraft. Halleluja. Ah, oh Lord. Halleluja, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, danke, Herr, dass du uns hilfst, aufzunehmen. Herr. Danke, dass du uns lehrst, aufzunehmen im Geist. Herr. Herr, dass wir nicht nur Leute sind, die stark sind, Herr, in unserem natürlichen Menschen, Herr. Fit sind im Verstand oder in der Seele mit menschlichen Kräften, Herr. Herr, sondern das Entscheidende geschieht nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Oh, danke, Vater. Oh, mehr, Herr. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, fill. Fill, Holy Spirit. Halleluja. Pass auf, jeder, der noch nicht so viel aufgenommen hat, dass er nicht mehr stehen kann oder gehen kann, und du willst mehr aufnehmen, komm einfach schnell nach vorne. Komm einfach schnell nach vorne. Halleluja. Komm einfach schnell nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich brauche ganz schnelle Ordner. Die müssen jetzt standhaft sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh! Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Jesus, danke, Jesus. Oh, da, wow, da, hey, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mehr. Oh, Shakaramanda, Karamando, Korabosanda, Dadalamando, Dodododo. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, fire. Jesus. Oh, Jesus. Füll, Heiliger Geist. Oh, komm in Kraft, komm in Kraft. Oh, Jesus. Oh, komm, Heiliger Geist. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, oh, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Yes. Fire. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Jetzt dürfen die Ordner noch. Dürfen die Ordner auch noch. Halleluja. Oh, fire. Yes, Lord. Fill her. Jesus. Heiliger Geist, danke, dass du uns die Kräfte der zukünftigen Welt anzapfen lässt heute Abend, Herr. Oh, wie nie zuvor, Herr. Oh, die Kräfte der zukünftigen Welt, die Kräfte der zukünftigen Welt kommen durch dich in diese Welt. Oh, die Kräfte der zukünftigen Welt. Halleluja. Halleluja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast jemand anders bei dir in der Nähe, legt euch einfach gegenseitig die Hände auf. Das ist eine Zuteilung, das ist eine Zuteilung, das ist eine Verbindung. Halleluja. Halleluja. Auch ihr hier im Raum, ihr könnt auch einander die Hände auflegen. Wirklich einander dienen, einander einfach die Kraft Gottes freisetzen. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. More, more, Lord. More, Lord. Oh, fire! Jesus. Aha, wir sind Schule für übernatürliche Weltveränderer. Wie willst du die Welt übernatürlich verändern, ohne seine übernatürliche Kraft? Das geht ja nicht. Deswegen brauchen wir mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, oh, Halleluja. Oh, ich glaube, jetzt habe ich meine Stunde geschrottet. Ja. Wir ehren dich. Danke, dass du die dritte Person Gottes bist. Gott hier auf Erden. Danke, dass du die Kräfte der zukünftigen Welt durch uns in diese Welt transportierst, Herr. Danke, dass du die Verbindung bist zur Macht des Vaters, zur Kraft der Auferstehung. Danke, Heiliger Geist, dass du uns die Verbindung gibst zur Kraft des Himmels, zur Kraft Gottes, zur Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr. Danke, Herr. Oi. Oh. Mehr. Dass du uns trunken machst, Herr. Trunken. Trunken, Herr. Trunken, Herr. Trunken, Herr, mit dem neuen Wein, Herr. Trunken, Herr, mit deiner Fülle, Herr. Trunken, Heiliger Geist. Trunken. Ei. Nicht mehr wir leben. Du lebst uns, Herr. Oh, du lebst uns, Herr. Du liebst uns, Herr. Du liebst uns, Herr. Halleluja. Halleluja. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, Leib Christi, die Verbindung zur Kraft Gottes zu finden. Jetzt ist die Zeit, Gemeinde Jesu, ganz neu die Verbindung zur Kraft Gottes zu finden. Die Verbindung zu den Kräften des Himmels. Jetzt ist die Zeit, die Verbindung zu den übernatürlichen Mächten und Kräften der Herrlichkeit Gottes zu finden. Jetzt ist die Zeit, dich zu verbinden. Jetzt ist die Zeit, herauszuleben aus den Kräften der zukünftigen Welt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Oh, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Halleluja. More. More. More. More. More. Oh. Jesus. Jesus. Hallelujah. der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Schön hier. Wirklich schön hier. Das ist die Schönheit des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Puh, Jesus. Mordor. Machen wir jetzt mit der angebrochenen Stunde. Am besten weiter trinken. Ja? Einfach weiter trinken. Ihr könnt ja ein bisschen Richtung Platz gehen, so nebenher. Aber einfach weiter trinken. Ja? Das wäre vielleicht gut. Einfach weiter trinken. Auch hier über Livestream. Einfach weiter trinken. Einfach weiter trinken. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Es ist die Zeit, sich mit der Kraft Gottes zu verbinden. Halleluja. Das stimmt, ja, das stimmt wirklich. Halleluja, heißt gelobt sei der Name des Herrn. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Jesus. Das ist eine gute Sache. Der prophetische Dienst. Oh, es ist schwierig zu lernen in so einer Atmosphäre, weil du kannst kaum einen klaren Gedanken fassen. Aber wir wollen heute tatsächlich mit diesem Thema anfangen. Halleluja. Okay. Let's go. Ich bin euch noch einen kleinen Nachtrag schuldig zum letzten Mal. Und zwar hat jemand zu Recht die Anfrage gestellt und hat gesagt, du hast letzte Woche über diese Bedeutung und auch schon die Woche davor über diese Bedeutung einfach der Beachtung der Setzungen in Bezug auf geistliche Leiterschaft im Rahmen von Treffen oder Gottesdiensten gesprochen. Und jemand hat gesagt, ja, kannst du uns da nicht noch ein paar Bibelstellen nennen, die auch das untermauern? Und ich sage dir, ja, das kann ich. Das kann ich. Zum Beispiel, also das gehört noch zum Thema geistliche Leiterschaft vom letzten Mal, aber es passt natürlich auch zum prophetischen Dienst. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, 12 bis 13 in der Schlachterübersetzung heißt es so: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt oder, das griechische Wort heißt auch kennt, oder von ihnen wisst, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Das heißt, dieser Vers macht deutlich, dass es immer wichtig ist, zu wissen, wer ist gesetzt. Davon hatten wir das letzte Mal, weil die Frage war, ja, wo findest du das in der Bibel? Also es ist immer wichtig zu wissen, wer ist gesetzt, weil nur wenn du weißt, wer gesetzt ist, kannst du dich zu ihm entsprechend stellen. Und genau dazu fordert der Bibelvers auch auf, dass wir uns entsprechend zu denen stellen, die in dem Moment gesetzt sind. Ob das jetzt im Lobpreis ist, ob das in der Leitung eines Gottesdienstes ist, ob das in der Leitung einer Gemeinde ist oder eines Glory Houses oder wo auch immer. Es ist wichtig, dass ihr diejenigen kennt, von ihnen wisst, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und Hebräer 13, Vers 17 in der Zürcher Übersetzung heißt es: Gehorcht denen, die die Gemeinde leiten, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft ablegen. Und fügt euch ihnen, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre ja für euch kein Gewinn. Mit anderen Worten, es ist kein Gewinn für uns, das hatte ich das letzte Mal auch gesagt, es kommt nicht das durch, was Gott eigentlich möchte in einem Treffen, in einem Gottesdienst oder in einem Einsatz, evangelistischen Einsatz oder was auch immer oder in einem Dienst. Es kommt nicht das durch, was Gott will. Das heißt, wir haben keinen Gewinn davon, wenn wir die Leiterschaft, die in dem Moment gesetzt ist, nicht anerkennen. Und dann der dritte Punkt, den ich dir gebe, einfach als biblischen Hintergrund, ist einfach die ganze Bibel oder auch das Neue Testament auch, ist voll von Stellen, wo von Ordnungen, von Über- und Unterordnung die Rede ist, gerade auch im Neuen Testament. Also Über- und Unterordnung ist ein wichtiges Prinzip. Beispiel Epheser 5, 21 bis 24 oder dann auch bis Kapitel 6, Vers 4, da geht es um die Ordnungen in der Familie. Ja, Ehepartner zu Ehepartner, also Frau zu Mann, Mann zu Frau, Kinder zu Eltern, Eltern zu Kindern. Das sind ganz klare Ordnungen von Unter- und Überordnung gesetzt. Das Ganze beginnt mit dem Satz: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt, du bist immer in unterschiedlichen Settings, in Positionen, weißt du, wo einmal ordnest du dich einem anderen unter, zum Beispiel in der Gemeinde, da ist ein Treffen und jemand anders leitet, dann ordnest du dich dem unter. Vielleicht leitest du das nächste Mal das Treffen, das kann ja passieren, dann muss sich der die Woche davor geleitet hat, dir unterordnen. Das heißt, einander unterordnen. Oder im Lobpreis, der Lobpreisleiter leitet, wenn der nach oben kommt, der die Überleitung macht oder anfängt mit der Überleitung, dann beginnt der die Überleitung macht, zu leiten, dann ordnet sich der Lobpreisleiter dem wieder unter. Ja, das heißt, es ist immer ein Einander, aber es ist immer anhand von klaren Ordnungen. Es ist nicht beliebig. Ja, es ist nicht einfach beliebig. Du sollst dich nicht einfach unter jeden unterordnen, der daherläuft und sagt, hey, ich weiß was. Ja, sondern es geht immer nach den gesetzten Ordnungen. Oder dann im Berufsleben, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, findest du Epheser 6, Vers 5 bis 9, Kolosser 3, 18 bis 24. Da siehst du einfach, dass Gott ein Gott obwohl es ein, ich sag mal, verbranntes Wort ist, er ist ein Gott von Hierarchien. Ja. Die entscheidende Frage ist natürlich immer, wie werden diese Hierarchien gefüllt? Mit welchem Geist werden sie gefüllt? Ist es der Geist der Liebe oder ist es der Geist der Kontrolle, der Dominanz oder was auch immer oder der Tradition oder sonst irgendwas? Aber an diesen Ordnungen kommen wir nicht vorbei. 1. Petrus 5, Vers 5, die Jüngeren sollen sich den Älteren unterordnen, steht da. Ja. 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, das sind jetzt nicht die, die am ältesten sind, sondern das sind die in der Gemeinde gesetzt sind, in einem Leitungsdienst, in einem Aufseherdienst, die gut vorstehen, sie sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Ja. Das heißt, damit der Wille Gottes durchkommen kann, ist der Respekt und die Beachtung in der Setzungen Gottes notwendig. Das ist einfach zum Anfang noch als Nachtrag zum letzten Mal, dann hast du ein guten biblischen Hintergrund auch zu dem Thema. Okay? Und jetzt starten wir mit dem prophetischen Dienst. Ja. Mal schauen, wie weit wir noch kommen heute Abend. Sag mal, der prophetische Dienst. Wir werden im Rahmen dieses Themas werden wir natürlich auch viel aktivieren. Das heißt, wir werden auch ganz praktisch in geistliche Gaben hineingeben, Aktivierung von geistlichen Gaben und so weiter. Heute aber möchte ich erstmal eine Grundlage legen, und zwar ganz grundsätzlich zur Bedeutung des prophetischen Dienstes. Und zwar möchte ich anfangen mit einer fast noch grundlegenden Frage, nämlich mit der Frage, wie leitet uns der Heilige Geist? Wie leitet uns der Heilige Geist? Und im Zusammenhang damit dann auch die Frage, was ist die Aufgabe des prophetischen Dienstes? Weil beides hängt ja miteinander zusammen. Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass wir ganz zum Beginn grundlegend verstehen den Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Weil manche prophetisch begabte Menschen in unserer heutigen Zeit machen den Fehler, dass sie denken, okay, ich bin prophetisch begabt, also muss ich jetzt ganz besonders Jeremia und Hesekiel und Elia und all die Propheten des alten Bundes verinnerlichen und muss so werden wie die. Du wirst aber sehen, wenn ich dir jetzt gleich ein bisschen lehre über den Unterschied zwischen alten und neuen Bund, wirst du sehen, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Im neuen Bund ist nicht mehr die Zeit für einzelne Eliasse oder Jeremiasse oder Hesekiels, sondern, okay, wir schauen uns an, was sondern ist. Ja. Wie wurden die Menschen, und deswegen wieder zurück zur Frage, wie leitet der Heilige Geist? Wie wurden die Menschen im alten Bund geleitet? Daran kannst du viel erkennen. Wie wurden die Menschen, also das Volk Israel, die anderen waren ja damals ausgeschlossen und hatten gar nichts mit Gott zu tun. Also wie wurde das Volk Israel im alten Bund geleitet? Wichtig dabei ist, den Unterschied zu verstehen zwischen einer Person unter dem alten Bund und einer Person unter dem neuen Bund. Eine Person unter dem alten Bund war geistlich tot. Amen. Sie war nicht von neuem geboren, niemand war von neuem geboren im alten Bund, Jesus war noch nicht gekommen, der Heilige Geist lebte noch nicht in ihnen. Es gab Einzelne, auf die der Heilige Geist kam mit einer speziellen Befähigung, unter anderem prophetische Befähigung, aber die Masse der Menschen, aber selbst die Propheten selber, waren trotzdem noch geistlich tot. Sie hatten einen Geist auf sich, aber sie waren geistlich noch nicht von neuem geboren. Das ist der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Sie haben hineingeschaut in das Geheimnis des neuen Bundes, aber sie waren noch nicht selber drin. Deswegen kann Jesus sagen, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als der größte Prophet des alten Bundes. Daran kannst du schon sehen, dass es einen massiven Unterschied gibt. Wenn du dich jetzt also als neutestamentlicher Prophet mit den Propheten des alten Bundes identifizierst, dann wirst du zum Kleinsten im Reich Gottes. Ja, das macht ja keinen Sinn. Okay? Also geistlich tote Menschen, geistlich lebendige Menschen. Entsprechend geht Gott bei seiner Art, uns zu führen, vollkommen anders vor. Gott muss mit Menschen, die geistlich tot sind, vollkommen anders umgehen, als mit Menschen, die geistlich lebendig sind. Und im Alten Testament kannst du sehen, es gab im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, durch die Gott sein Volk, also Menschen des Volkes Israel, führen konnte. Beide Arten und Weisen sind rein äußerlicher Natur. Ja? Das heißt, die erste Methode, wie Gott die Menschen geführt hat, ganz offensichtlich im Alten Bund, ist durch Propheten. Durch Propheten. Ja? Gott hat die Menschen im Alten Bund geführt, durch Propheten, an ganz, ganz vielen Stellen. Ja, du kannst es sehen, Jeremia 1, Vers 9 sagt Gott zu Jeremia, siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Mit anderen Worten, in deinen Mund, aber nicht in den Mund von den allen anderen. Du sagst ihnen meine Worte. Ja. Das heißt, Gott kam souverän auf Jeremia. Gott hatte sich souverän Jeremia ausgesucht, genauso wie er sich Elia ausgesucht hat und Mose ausgesucht hat und Hesekiel ausgesucht hat und Hosea und all die anderen bis zu Malachi. Er hat sich all diese Propheten ausgesucht, um einfach seine Worte in ihren Mund zu legen und seine Worte dem Volk zu bringen, das keine andere Möglichkeit hatte, seine Worte zu erkennen. Amen. Und somit hatte der Prophet im Alten Bund auch eine extrem hohe Verantwortung. Deswegen ist auch, wie du in 5. Mose 18, Vers 20 bis 22 nachlesen kannst, die Strafe für falsche, nicht nur falsche Propheten, sondern für falsche Prophetien allein extrem hoch. Also 5. Mose 18 steht ganz klar drin, wenn ein Prophet etwas sagt, dass es passiert und es passiert nicht, dann ist die Prophetie falsch und dann wird er gesteinigt. Fertig. Kurzer Prozess. Klare Sache. Ich sagte, da wären schon einige, die wir heute im Neuen Bund als Propheten sogar ansehen und durchaus geübte Propheten sind, sie wären trotzdem schon längst gesteinigt, weil auch viele Fehler gemacht werden, immer noch. Selbst von gestandenen Propheten manchmal. Ja. Aber das war der alte Bund. Sie hatten keine andere Möglichkeit, Gott zu hören, außer durch Propheten. Und deswegen waren sie darauf angewiesen. Und deswegen war einfach das Level so hoch. Ja. Allein schon deswegen kannst du froh sein, dass du im neuen Bund lebst. Ja. Weil sonst, wenn wir im alten Bund leben, ich weiß nicht, ob ich mir trauen würde, irgendwann mal irgendwas prophetisch zu sagen. Weil die Gefahr, gesteinigt zu werden, schwebt wie ein Damoklesschwert. Okay, also. Sie wurden geführt erstens durch Propheten und zweitens wurden die Israeliten auch geführt durch äußere Manifestationen und Zeichen Gottes. Das kannst du sehen zum Beispiel beim Volk Israel in der Wüste. Durch die Wolken und Feuersäule wurden sie geführt. Das waren Dinge, die konnten sie mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen, weil sie nämlich geistlich tot waren. Deswegen brauchen sie etwas für ihre Sinne. Ja. Gideon ist ein Engel erschienen. Ja. Es war auch etwas für die Sinne, nicht nur Gideon, auch Elia vor dem Horeb, der Engel, steh auf, iss und so weiter, dein Weg ist weit. Sie wurden geführt durch Engel teilweise. Ja. Manifestationen, der brennende Dornbusch, hörbare Stimme Gottes. Wie viele von euch haben schon mal die hörbare Stimme Gottes gehört? Ja, ein paar, wenige, ja, aber wenige im Vergleich. Also vielleicht, wenn ich jetzt gesehen habe, vielleicht 4, 5 ja, hier in der ganzen Versammlung. Also im alten Bund war das praktisch die einzige Möglichkeit, direkt Gott zu hören. Leute wie Abraham, Leute wie Jeremia, da heißt es immer, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Ja. Es geschah zu mir. Es musste irgendwas machen, ja, von außen. Ja. Okay? Also geistlich tote Menschen sind auf ihre Sinne begrenzt. Deswegen äußere Zeichen, außen, Einwirkung von außen. Ja. Gideon hat zum Beispiel auch noch was Interessantes gemacht, das ist teilweise auch unter Christen beliebt, aber man sollte vorsichtig damit sein. Nicht, dass es generell vollkommen undenkbar ist, aber man sollte vorsichtig damit sein, dem Auslegen von Fliesen. Ja. Okay, wenn morgen Tau auf dieser Decke ist, obwohl es draußen sonst trocken ist, dann hast du zu mir geredet. Gott hatte schon zu ihm geredet, da hatte schon ein Engel zu ihm geredet und er hat trotzdem noch ein Vlies ausgelegt. Daran siehst du, dass äußere Dinge eben nie so tiefgehend sind wie, und da kommen wir dann zum neuen Bund, die innere Stimme. Ja. Ein Engel hatte zu Gideon gesprochen und trotzdem hat er gesagt, noch ein Vlies. Und dann hat er das erste Vlies, Gott hat es beantwortet und hat gesagt, noch ein Vlies. Er hat gesagt, nochmal genau umgekehrt, wenn alles andere nass ist und meins ist trocken, dann hast du gesprochen. Ja. Und manche Christen machen den Fehler im neuen Bund, dass sie von Fließen sich leiten lassen oder von Fließen sich führen lassen, obwohl das nicht die primäre Art und Weise ist, wie Gott uns führt im neuen Bund. Ja. Im alten Bund haben sie solche Sachen gebraucht. Sie haben diese äußeren Zeichen gebraucht. Sie haben das Spektakuläre gebraucht. Ich sage manchmal so, manche Christen, ich sage mal, vor lauter Ausstrecken nach dem Spektakulären verpassen sie das Übernatürliche. Sie denken, dass das Übernatürliche spektakulär wäre. Das Übernatürliche ist nicht unbedingt spektakulär. Das Übernatürliche kann eine ganz sanfte Stimme des Heiligen Geistes sein, die etwas zu dir sagt und die Konsequenz ist extrem übernatürlich. Aber wenn du dich immer nach dem Spektakulären nur ausstreckst und immer was Spektakuläres willst, kann es sein, dass du das Eigentliche, was Gott eigentlich zu dir sagen will, verpasst. Und das ist das Übernatürliche. Da kommen wir jetzt noch gleich auch noch ein bisschen näher dazu. Ja, ich möchte einfach erstmal den Unterschied deutlich machen im alten Bund. Ja, Jesus hat es auch noch gesagt zu seinen Leuten um ihn herum. Die waren ja auch noch geistlich tot zu seinen Lebzeiten. Deswegen hat er gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Das ist der Stand der Ungläubigen. Das sollte aber nicht der Stand der Christen sein. Ich brauche nicht Zeichen und Wunder, um glauben zu können, dass Jesus auferstanden ist. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Und da sind wir beim neuen Bund. Was ist der Beginn des neuen Bundes? Der Beginn des neuen Bundes ist, dass Jesus Christus durch seinen Geist in unseren Geist Einzug hält. Und Römer 8, 16 heißt es dann, der Geist Gottes gibt unserem oder deinem Geist Zeugnis, innerlich Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Das heißt, der neue Bund in deinem Leben hat begonnen mit einem inneren Zeugnis. Wenn du es theologisch korrekt sagst. Ja, du sagst, vielleicht hat begonnen mit einem Wunder, das ich erlebt habe, das mag sein. Aber wirklich ein Kind Gottes wurdest du in dem Moment, wo du ihn aufgenommen hast und du dieses Zeugnis in deinem Innersten hattest. Erst dann ist es komplett, verstehst du? Vielleicht war irgendwas Äußeres der Anlass, weil du warst ja ungläubig und deswegen hast du ein Zeichen und Wunder gebraucht, vielleicht. Ja? Aber das Entscheidende ist, dass der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist, dann bist du eine neue Schöpfung und dann bist du im neuen Bund angekommen. Und die Art und Weise, wie Gott Christen, Söhne und Töchter Gottes im neuen Bund in den allermeisten Fällen, beziehungsweise eigentlich würde ich sogar sagen in allen Fällen, wenn vielleicht auch nicht in allen Fällen ausschließlich, aber in allen Fällen letztendlich und letztgültig leitet, ist das innere Zeugnis. Sag mal das innere Zeugnis. Also die Stimme des Heiligen Geistes zu deinem Geist. Die innere Stimme. Sag nochmal die innere Stimme. Weißt du, es ist interessant. Jesus hat etwas Interessantes gesagt, bevor er zum Vater gegangen ist, in Johannes 16, 7. Da hat er darüber gesprochen, über das Kommen des Heiligen Geistes. Und die Jünger waren ja traurig, weil sie begriffen haben, oh, er geht bald und so weiter. Ja. Und dann hat Jesus zu ihnen gesagt, hey, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist besser, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, dann würde der Heilige Geist nicht kommen. Wie viele von euch haben schon mal gesagt oder gedacht oder sich vorgestellt und gesagt, ah, wenn nur jetzt Jesus leibhaftig auf der anderen Seite meines Küchentisches sitzen würde und mir sagen würde, was ich zu tun habe, das wäre doch wunderbar. Wie viel, ehrlich, wie viele haben das schon mal gedacht? Ja. Ja. Und Jesus selber sagt, etwas viel Besseres kommt, als dass ihr mich als euren Gegenüber habt. Und dieses Bessere ist das Kommen des Heiligen Geistes. Warum sagt er das? Ganz einfach, weil wenn Jesus auf der anderen Seite des Küchentisches sitzt und zu dir spricht, dann ist es natürlich eine starke Erfahrung, das ist super. Und er sagt dir irgendwas, er sagt dir, was weiß ich, mach dies oder mach jenes. Ja. Dann ist es, wenn du nicht von neuem geboren bist, ja, also den Heiligen Geist nicht in dir drin hast, Jesus kann ja auch zu Leuten reden, die noch nicht von neuem geboren sind, ist ja kein Problem, dann verändert es noch nicht unbedingt dein Leben. Weil das, was du äußerlich erlebst, kann sehr schnell wieder verblassen. Dass du eine gewaltige Erfahrung hattest mit Jesus, kann sehr schnell wieder verblassen. Aber das, was du innerlich weißt, das begleitet dich. Amen. Deswegen sagt Philipper 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch bewirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Was du innerlich weißt, was du also vom Zeugnis des Heiligen Geistes zu deinem Zeugnis weißt, zu deinem Herzen weißt, zu deinem Geist weißt, das kann dir niemand nehmen. Kannst du sehen? Also immer wenn du sagst, Jesus, ich möchte jetzt, dass du mir direkt gegenüber sitzt und direkt zu mir sprichst, wenn du dir das wünschst, dann wünschst du dir eigentlich was Minderwertiges im Vergleich zu dem, was er dir bereits gegeben hat. Weil der Heilige Geist ist schon ausgegossen in dein Herz. Amen. Er ist schon in dir drin. Er gibt dir Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Und genauso wie er dir Zeugnis geben kann, dass du ein Kind Gottes bist, genauso kann er in deinem Geist dir Zeugnis geben von dem, was der richtige Weg ist, wie er dich leiten möchte, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was schlecht ist. Amen. Das heißt, mehr als alles andere im neuen Bund, jetzt sind wir im neuen Bund, müssen wir lernen, dieses innere Zeugnis wahrzunehmen. Man könnte auch sagen, wirklich an die Oberfläche zu bringen. Weil die von euch wissen, dass Gott nicht einfach zwischendurch mal tagsüber plötzlich verstummt oder irgendwie einfach jetzt nicht mehr redet, sondern nach dem Motto, Gott hat schon seit 4 Wochen nicht mehr zu mir geredet. Mm-mm. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Weil er lebt in dir. Er liebt dich, er ist dein Herr, dein Freund, dein Vater und er ist ein redender Gott. Amen. Das heißt, er redet. Es kann sein, dass du seit 4 Wochen sein Reden nicht mehr wahrgenommen hast. Aus welchen Gründen auch immer. Aber geredet hat er mit Sicherheit. Die entscheidende Herausforderung ist also die, unseren inneren geistlichen Menschen, ja, die Bibel nennt es 1. Petrus 3, Vers 4, den inneren verborgenen Mensch des Herzens. Das ist dein Geistmensch. Er spricht dir nicht von deiner Seele. Er spricht nicht von irgendeinem seelischen Wollen oder einem seelischen Empfinden. Seelisch kann man viel empfinden. Ich will dieses, ich will jenes, das fühlt sich gut an, das fühlt sich schlecht an. Nein, davon spricht er nicht, sondern er spricht von diesem inneren Menschen des Geistes. Und letztendlich muss alles darum gehen, wenn du die Stimme Gottes besser hören möchtest. Und das ist auch wieder die Grundlage für den prophetischen Dienst. Weil was willst du den Leuten weitergeben, wenn du die Stimme Gottes nicht hörst? Ja? Um diese Stimme hervorzubringen, ist der entscheidende Schlüssel, diesen geistlichen Menschen hervorzubringen. Diesen geistlichen Menschen, ich sag mal so, zur Oberhand in deinem Leben zu verhelfen. Und je mehr der geistliche Mensch an der Oberfläche ist und je weniger er überlagert wird vom seelischen Menschen und vom Verstand und von den Gefühlen und von den Umständen und von all dem, umso klarer ist das innere Zeugnis in dir. Amen. Weißt du, du kannst ein inneres Zeugnis haben über Kleinigkeiten, ja. Also wo du einfach spürst, ja, ich sollte da hingehen. Du brauchst da nicht, es muss nicht ein Engel bei dir an der Türe klingeln und sagen, hier, fahr da und dahin. Wenn Gott dich, ich glaube jetzt nicht, dass es bei uns der Fall ist, aber wenn Gott dich immer noch vor allen Dingen durch Engel führt, dann ist es ein Zeichen für deine Unreife, geistlich gesehen. Ja, ich muss das mal richtig stellen, weil manche Christen streben nach dem, ich habe es schon gerade vorher gesagt, sie streben nach dem Spektakulären. Und sie verpassen das Übernatürliche. Es wäre große Unreife, oder ein Zeichen für große Unreife, wenn Gott ständig mit hörbarer Stimme zu dir reden müsste. Wenn Jesus dir ständig erscheinen müsste, um dir was zu sagen. Verstehst du? Wenn er dir erscheint, obwohl du schon in einer gewissen Reife bist, dann kannst du davon ausgehen, dass du es unbedingt brauchst. Und ich würde nicht unbedingt danach streben, weil meistens, wenn du sehr spektakuläre Erfahrungen hast, dann sind unter Umständen, ich sag mal, rauere Fahrwasser eher vor dir. Also deswegen würde ich nicht danach streben, verstehst du? Ja, weil dann weiß Gott, okay, jetzt braucht es wirklich nochmal richtig dicke, ja, so von außen auch für die Sinne und so weiter. Ja. Oder genau das Gleiche ist, wenn Menschen, wenn ein Prophet zu uns kommt, der die Gabe hat, einfach auch über Leuten zu prophezeien, dann will jeder unbedingt ein Wort kriegen, ja? Oder die meisten. Ja? Aber weißt du, ich würde gar nicht so danach streben, unbedingt ein Wort zu bekommen, weil wenn es wirklich ein wichtiges Wort ist, das du bekommst und es tatsächlich ein Wort von Gott ist, dann kannst du auch davon ausgehen, dass Gott der Meinung ist, dass du es unbedingt brauchst. Es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten. Entweder du hast selber die Stimme Gottes schon lange nicht mehr gehört, deswegen brauchst du es durch einen Propheten. Ist kein Zeichen von großer Reife. Oder es ist so, es sind schwierige Zeiten vor dir und deswegen hast du nochmal die Bestätigung durch einen Prophet. Oder aber du bist total schief gewickelt und deswegen brauchst du die Korrektur durch einen Propheten. Also sieh es mal von der Seite. Also, das muss man auch mal zurechtdrücken. Verstehst du, dass jemand aufsteht beim Propheten und ein Wort bekommt, ist nicht zwangsläufig. Ich sage jetzt, ich will das auch nicht verallgemeinern. Verstehst du? Ich will jetzt auch nicht sagen, oh, jeder, der ein prophetisches Wort gibt, oh ja, da muss man aufpassen. So jetzt auch nicht. Das ist das andere Extrem. Aber verstehst du, es ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass Gott jetzt den besonders toll findet oder dass der jetzt ganz besonders stark im Willen Gottes ist oder dass er besonders im Zentrum der Aufmerksamkeit von Gott ist. Das ist nicht so. Sondern Gott hat verschiedene Gründe, warum er durch Propheten zu uns redet. Das will ich damit sagen. Manchmal ist es auch so, dass Gott durch einen Propheten etwas in dein Leben legt oder etwas in deinem Leben, ich sag mal, aktiviert, in deinem Herzen aktiviert, was dir selber bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war und was aber durch das, was er sagt, plötzlich an die Oberfläche kommt und sagt, jawohl, super. Und das ist ja super, verstehst du? Ich liebe prophetische Worte, ja? Also ich kriege auch gern prophetische Worte, so ist es jetzt nicht. Ne? Also nicht, dass er mich jetzt falsch versteht. Aber weißt du, ich würde trotzdem nicht mit absoluter, weißt du, so nach dem Motto, oh, wenn ich kein prophetisches Wort kriege, dann weiß ich auch nicht weiter. Also wenn du kein prophetisches Wort kriegst, dann hast du die beste Art und Weise, die Stimme Gottes zu hören, auf die du zurückgreifen kannst. Und das ist das Hören des inneren Zeugnisses. Das ist das Hören der inneren Stimme. Das ist immer die beste Art und Weise. Und wenn der Prophet von außen etwas sagt und das, was du in deinem inneren Zeugnis schon irgendwie gespürt hast, wird dadurch bestätigt, dann Halleluja. Durch Zweier- oder Dreierzeugen Mund wird jede Sache bestätigt. Dafür sind Propheten da. Sie können Dinge bestätigen oder sie können auch Dinge hervorsprechen, vielleicht in deiner Seele, die dir vorher nicht klar waren. Aber plötzlich entsteht da ein Wunsch, auch angeregt durch ein prophetisches Wort. Aber ich sage dir auch, wenn der Prophet dir irgendwas sagt, was ist ich, du wirst, keine Ahnung, kleinen Kindern dienen und bis zu dem Zeitpunkt hast du gedacht, oh, bloß keine kleinen Kinder, ich will keine kleinen Kinder sehen. Und auch nach dem Wort verspürst du keinerlei Interesse an kleinen Kindern, weißt du, dann sei entspannt und dann leg's auf das Regal das prophetische Wort und sag, okay, Herr, wenn das von dir war, dann wirst du schon in mir machen. Aber mach dich nicht verrückt, oh, der Prophet hat gesagt, ich soll kleinen Kindern dienen. Vielleicht in 30 Jahren, wer weiß. Das weißt du ja nicht, verstehst du, er hat ja nicht gesagt, wann. Meistens jedenfalls. Also sei entspannt, weil das Entscheidende ist dein inneres Zeugnis. Es bringt nichts, weißt du, wenn der Prophet sagt, geh zum Nordpol und verkündigt den Pinguinen das Evangelium, dann, und du hast die Kälte, weißt du, dann muss Gott erst was in dir machen, dass du dahin kannst. Verstehst du, was ich sagen will? Das Innere ist aus der Sicht Gottes wichtiger als das Äußere. Und dafür hat er den neuen Bund für uns gemacht. Um uns innerlich neu zu machen. Weißt du, das heißt im Hesekiel, ich weiß gar nicht, habe ich das Wort hier irgendwo, im Bibelvers Hesekiel 36 müsste es Vers 26, glaube ich, sein. Warte mal, ich sag's dir gleich ganz genau. Den Vers, weißt du, das ist die Prophetie auf den neuen Bund, was sich ändert im neuen Bund im Vergleich zum alten Bund. Ja? Genau, Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Mit anderen Worten, ich werde euch befähigen, meinen Willen zu tun. Wodurch werde ich euch befähigen? Durch euer Innerstes. Nicht durch äußere Dinge. Verstehst du? Du kannst mit einem kleinen, aber klaren inneren Wissen und inneren Gewissheit, kannst du unter Umständen mehr übernatürliche Dinge in deinem Leben hervorbringen, als durch ein äußerlich spektakuläres Erlebnis oder einen Propheten, der zu dir gesprochen hat oder was auch immer. Weil wir leben im neuen Bund. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Halleluja, wir leben im neuen Bund. Und das Entscheidende im neuen Bund ist, dass wir unseren inneren Menschen hervorbringen. Und das ändert natürlich die Stellung auch des Propheten im Neuen Bundes. Nicht, dass er unwichtig wäre im Neuen Bund, nicht, dass er keine Bedeutung mehr hätte, aber es ändert seine Stellung massiv im Vergleich zum Alten Bund. Propheten, die jetzt im Neuen Bund unterwegs sind mit dem Anspruch, hey, ich sage es, du machst es und ich leite dich und ich führe dich durch das, was ich sage, die haben den Neuen Bund noch nicht verstanden. Verstehst du? Und weh, du tust nicht, was ich sage. Was? Du hast nicht getan, was der Prophet gesagt hat? Verstehst du, du solltest ernst nehmen, vor allen Dingen, wenn jemand, der wirklich eine Setzung hat von Gott, auch im Prophetischen, etwas zu dir sagt, solltest du es ernst nehmen, auf jeden Fall. Ja. Es ist auch immer der Unterschied, was du ernst nimmst. Wenn dein Kumpel XYZ, der auch an Jesus glaubt und auch mit Jesus unterwegs ist, dir was sagt, dann musst du es nicht ganz so ernst nehmen vielleicht. Trotzdem heißt es nicht, dass Gott nicht durch den Kumpel XYZ zu dir reden kann. Es kann sein, dass das wichtigere Wort für dein Leben von deinem Kumpel kommt als vom Propheten. Das kann auch sein. Aber das Entscheidende ist, was macht es in deinem Innersten, verstehst du? Welchen Widerhall hat es in deinem Innersten? Und damit du das unterscheiden kannst, ist zentral wichtig, und ich glaube, da müssen wir fast dann schon das nächste Mal wieder drüber sprechen, ist wirklich dieses Hervorbringen, dieses zur Dominanz bringen des inneren Menschen im Vergleich zum äußeren Menschen. Mit anderen Worten, die Scheidung von Seele und Geist. Amen. Weil wie von euch wissen, dass wir auch noch eine Seele haben. Und die fühlt auch Dinge. Und die spürt auch Dinge. Und die denkt Dinge. Und die glaubt Dinge. Und die meint Dinge. Und so weiter. Aber es ist nicht unbedingt der Heilige Geist. Seelische Gefühle sind nicht unbedingt der Heilige Geist. Und es ist eine feine Linie zu unterscheiden. Und das erste Unterscheidungskriterium findest du in Hebräer 4, Vers 12, wo es heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, im neuen Bund, ja, du musst dir ja vorstellen, im alten Bund, ja, also als Elia auftrat, da hatten die Israeliten noch nicht unsere komplette Bibel. Logischerweise. Ja? Das heißt, die hatten schon ein bisschen Wort. Also zur Zeit von Elia hatten sie schon ein bisschen Wort. Zur Zeit von Mose hatten sie doch gar nichts. Die hatten nichts außer Mose, der zu ihnen geredet hat. Ist ja klar, ich meine, was für eine Verantwortung für Mose. Deswegen war Gott auch ziemlich streng mit ihm. Ja? Aber sie hatten ja nichts anderes. Ja? Wir haben das Wort Gottes. Amen. Und dieses Wort Gottes ist schon mal das Reden Gottes für unser Leben auf, was weiß ich, 1400 Seiten, da steht schon so viel drin, das muss Gott dir nicht immer noch mal neu sagen durch einen Propheten. Ja? Also, du brauchst kein prophetisches Wort, damit du weißt, dass du, dass Ehescheidung jetzt vielleicht für dich nicht dran ist, zum Beispiel. Da brauchst du nicht unbedingt einen Propheten, ja? Sondern da hast du Grundlagen in deinem Wort, in seinem Wort. Ja? Oder, ja, alle möglichen Dinge, verstehst du, die von seinem Wort her schon geregelt sind, die sind bereits ein Korrektiv für das Hören der Stimme Gottes. Ja? Manchmal unterhalte ich mich mit Leuten, jetzt nicht von euch hier in der Glory Life Schule, aber sonst mit Leuten, die auch meinen, sie wären irgendwie Christ, aber sie kennen das Wort Gottes nicht. Und dann sagen sie mir, was angeblich der Geist ihnen gesagt hat. Und der Geist hat mir das gezeigt und der Geist hat mir jenes gezeigt. Und dann fallen mir drei Bibelstellen ein, die dem widersprechen, was sie sagen. Und dann denke ich, hey, das kann nicht der Geist Gottes sein. Wenn es der Bibel widerspricht, das kann nicht der Geist Gottes sein. Verstehst du? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es dringt durch zur Scheidung von Seele und Geist. Das heißt, wenn du vom Heiligen Geist geleitet sein willst, dann kommst du nicht dran vorbei, dein Leben im Wort Gottes zu baden. Dann kommst du nicht dran vorbei, voll zu sein mit dem Wort Gottes. Dann kommst du nicht dran vorbei, ein Verständnis für das Wort Gottes zu haben. Dann kommst du nicht dran vorbei, wirklich eine klare Verwurzelung auch im neuen Bund, im Evangelium zu haben. Sonst wirst du von allem Möglichen hin und her gezogen. Im Leib Christi gibt es so viel alttestamentliche, nicht alttestamentlich ist falsch, altbündische Lehren. Alttestamentlich dürfen sie ja sein, Altes Testament ist gut, aber der alte Bund ist nicht mehr unser Bund, verstehst du? Das alte Testament muss aus der Sicht des neuen Bundes gelesen werden. Ja? Und du brauchst ein Fundament in diesem neuen Bund, um unterscheiden zu können, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Und vieles scheidet von vornherein aus, wenn du es verstanden hast. Ja? Ich habe zum Beispiel Leute gehört, gerade in der prophetischen Bewegung, ne, die zitieren ständig 2. Chronik 20, Vers 20. Ja? Und wo es heißt, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und dann sagen sie, ja genau, wir glauben den Propheten. Der Prophet hat gesagt, der Goldpreis geht nach oben, also kaufen wir Gold. Ja, es gibt Propheten, die bringen so Prophetien, dass irgendein Goldpreis hochgeht oder der Silberpreis oder was auch immer. Ja, ich meine, kann ja sein, vielleicht hat ja Gott zu ihnen geredet, aber ich sage dir, im neuen Bund, wir sind nicht dazu bestimmt, den Propheten zu glauben, sondern wir sind dazu bestimmt, Gott zu glauben und dem inneren Zeugnis in unserem Herzen. Und völlig egal, welcher Prophet irgendwas sagt. Ich habe einmal in meinem Leben eine finanzielle Entscheidung getroffen, aufgrund dessen, was ein Prophet, in dem Fall war es eine Prophetin, gesagt hat, die wirklich eine anerkannte Prophetin war. Ja, da ging es um Aktien. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Wort war. Auf jeden Fall, daraufhin haben wir Aktien gekauft. So. Das war die schlechteste Geldanlage, die wir jemals hatten. Die Aktien haben sich halbiert, das war dann die Finanzkrise von, ich weiß gar nicht mehr, nee, es war nicht 2008, es war schon früher, egal. Die haben sich, 2003 oder so, haben sich halbiert, die Aktien haben sich nie wieder erholt. Am Ende, wir haben dann einfach so lange gewartet, bis wir wieder 0-0 rausgekommen sind. So viel zum Glaub meinen Propheten. Ja. Verstehst? Aber Gott, glaube ich, wollte uns eine Lektion erteilen. Und dann sagen, nein, weil ich hatte nicht das Zeugnis, verstehst du? Das war eben nicht der Punkt. Ich habe es nur gemacht aufgrund dieses Bibelverses. Ich habe gesagt, Prophetin hat es gesagt, also mache ich es, weil in der Bibel steht es. Pustekuchen. Es steht zwar im Alten Testament, aber das ist nicht das Wort Gottes an uns im Neuen Bund. Amen. Gott redet nicht durch Propheten einfach nur zu uns, sondern durch das innere Zeugnis. Ich hatte nicht das innere Zeugnis, das zu kaufen. Das war klar. Ich habe einfach gesagt, ich mache es im Gehorsam. Ich probiere das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach im Gehorsam. Ja. Tja, haben wir gelernt. Amen. Sag mal, durch Lernen wächst man. Halleluja. Okay. Also, das Wort Gottes gibt dir Unterscheidung. Und das Zweite, was ich immer ja wieder auch lehre hier auch in der Glory Life Schule, das Hervorbringen des inneren Menschen passiert sehr stark dadurch, dass du lernst, die seelischen Aspekte deiner Persönlichkeit, die ja Geist ist, eine Seele hat, in dem Körper wohnt, aber die seelischen und auch die körperlichen Aspekte deiner Seele, die körperlichen Aspekte deines Menschseins sozusagen herunterzufahren, um den Geist hervorkommen zu lassen. Also loszulassen von diesen seelischen Dingen, auch Motive anzuschauen, zu sagen, okay, was könnte ein Motiv sein, dass ich unbedingt diesen Job will? Okay, Geld, Anerkennung, was auch immer. Und all diese Dinge lässt du erstmal los. Wenn du wirklich wissen willst, wie der Heilige Geist dich leitet, dann lässt es erstmal los. Dann sag erstmal, okay, gut, lass mal Geld los, Herr, ich bin lieber ein Schuhputzer für dich als irgendein reicher Manager ohne dich. Okay, dann hast du schon mal eine gute Grundlage, an der Stelle die Stimme Gottes zu hören. Amen. Runterfahren des natürlichen Menschen, des Verstandes und im Geist zur Ruhe kommen, im Frieden. Ja? Kolosser 3 heißt es, der Friede Gottes sei der Schiedsrichter. Ich nenne es manchmal gern so, einfach so ein inneres, rundes Empfinden, dass du einfach, das fühlt sich irgendwie gut an, irgendwie. Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber irgendwie fühlt sich das total gut an. Ja. Aus dem Geist heraus, nicht, okay, ich habe was gehört, ich habe was gesehen, ich habe mit jemandem geredet, ich habe noch 3 Freunde gefragt und jetzt fühlt sich das für mich gut an. Ja. Werd erstmal ruhig, komm erstmal zur Ruhe, fahr erstmal deinen äußeren Menschen runter, lass erstmal alles los, was du gehört hast, all die Argumente, all das Pro und Contra, all deine eigenen Vorlieben und so weiter, lass erstmal los, komm zur Ruhe und dann guck, was dann übrig bleibt und was dann hervorkommt. Und das ist der innere Mensch. Und das ist das innere Zeugnis. Halleluja. Was dir auch helfen kann, ist einfach viel in Sprachen zu reden. Das bringt auch den Geist hervor. Wenn du in Sprachen redest, erbaust du dich selbst, sagt Paulus. Das heißt, du rührst den Heiligen Geist in dir auf. Ich würde aber empfehlen, nicht beim Sprachenreden stehen zu bleiben, sondern dieses zur Ruhe kommen ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die Stimme Gottes wirklich richtig hören kann, wenn er nicht immer wieder wirklich diesen Punkt der Ruhe in Gott erreicht. Das glaube ich einfach nicht. Du bist zu sehr gelebt von dem, was um dich herum ist. Ja? Und deswegen ist das einfach eine der wichtigsten Disziplinen. Auch für jeden, der prophetisch aktiv sein will, der prophetisch stehen will, der Unterscheidung der Geister will, der einfach dieses innere Zeugnis wahrnehmen will, ist tatsächlich dieses Hervorbringen des inneren Menschen entscheidend. Ja. Und dann, was auch, und das ist auch jetzt interessant, was auch, das spielt wieder zu dem Thema, das wir vorher hatten, nämlich die geistliche Leiterschaft spielt da mit rein, was eben auch sehr, sehr zentral oder auch ein wichtiger Aspekt ist, des Schleifens der Wahrnehmung deines inneren Menschen, ist tatsächlich Rechenschaft auch abzulegen bei Leuten, die vielleicht geistlich schon weiter sind als du oder denen du vertraust und die einfach auch eine Korrektur sind für dich. Ja. Also zum Beispiel geistliche Leiterschaft. Ja. Weil wenn geistliche Leiter wirklich geistliche Leiter sind, dann haben sie ja die Prinzipien auch, nach denen wir die Stimme Gottes hören, ja verstanden. Das heißt, sie können dir unter Umständen helfen, wenn du irgendwo auf dem Holzweg bist. Ja, zum Beispiel, was eine Krankheit ist im Leib Christi oft ist, Christen hören eigentlich die Stimme Gottes, wissen, okay, ich soll das und das tun oder ich soll da und da hingehen, ich soll in den und den Job anfangen oder ich soll in die und die Gemeinde gehen und dann passiert irgendwas Negatives, ja, irgendein Anstoß, irgendeine Verletzung kommt und dann werden sie geführt von dieser Verletzung und kommen dann und sagen, ich glaube, der Heilige Geist ruft mich wieder woanders hin. Und wenn du das Motiv untersuchst, ist das Motiv dahinter ein negatives. Weil es da, wo sie jetzt sind, Probleme gibt oder sie Verletzungen erlebt haben und so weiter, werden sie geleitet von der negativen Motivation. Ein geistlicher Leiter hat verstanden, dass Gott uns nie durch das Negative leitet, sondern er leitet uns durch sein Reden. Und das ist völlig unabhängig von den Umständen und es ist nicht irgendwas Negatives. Es kann irgendeine negative Erfahrung ein Anlass sein, dass du Gott neu fragst, bin ich noch richtig oder so, alles okay. Aber am Ende brauchst du ein klares Reden Gottes, nicht, ja, ich musste da weg, weil und deswegen hat Gott mich weitergeführt. Nein, sondern wenn du da weg musst, dann nicht, weil du da weg musst, sondern weil du woanders hin musst. Das heißt, du brauchst ein Reden, wo du hin sollst. Also es ist auch das, wenn Leute, wenn Christen ihren Job kündigen, nur weil es da Schwierigkeiten gibt. Sagen, ja, der Herr hat gesagt, ich soll meinen Job kündigen. Nein, dein Fleisch hat gesagt, du sollst deinen Job kündigen, weil es Schwierigkeiten gab. Verstehst du? Ja, der Herr wird mich versorgen. Ja, preis den Herrn wird er schon, aber es ist vielleicht schwieriger, dich zu versorgen, wenn du arbeitslos bist. Und es ist auch schwieriger unter Umständen, einen neuen Job zu bekommen, wenn du vom Alten, wenn das Alte nicht bereinigt ist. Ja. Also ich meine, Gott gibt uns immer Gnade, auch wenn du da einen Fehler mal gemacht hast. Es ist nicht so, dass du dann den Rest deines Lebens keinen Job mehr kriegst. Aber du solltest irgendwann einfach das aufräumen und sagen, nein, ich werde nicht mehr vom Negativen geleitet, sondern wirklich vom Hören der Stimme Gottes. Ja. Und da hilft dir geistliche Leiterschaft. So gibt es einfach verschiedene Kriterien. Ich werde das nächste Mal noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Einfach die Kriterien auch, an denen wir wirklich sozusagen unser, oder was heißt Kriterien? Ich sage mal so, die Schleifstellen, an denen wir sozusagen das Hervorkommen unseres inneren Menschen herausschleifen quasi oder hervorbringen. Ja, wie es uns einfach hilft, dass wir unseren inneren Menschen mehr und mehr wahrnehmen. Aber jetzt einfach, damit wir noch in die Pause gehen können, bete ich einfach noch für uns alle, dass wirklich dieses innere Zeugnis in jedem Einzelnen von uns immer, immer stärker hervorkommt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder im neuen Bund sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dass jemand von außen uns irgendetwas sagt, was wir zu tun haben. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht mehr auf irgendwas Spektakuläres, Äußerliches, irgendein Zeichen, irgendein Wunder angewiesen sind, um zu wissen, was du möchtest, sondern ich danke dir wirklich für dieses unendliche Vorrecht, dass du in uns lebst, durch deinen Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir, dass du diese Erde verlassen hast, ans Kreuz gegangen bist und damit den Weg dafür gebahnt hast, dass der Heilige Geist in uns hineinkommen konnte und jetzt in uns lebt und dass wir in uns seine Stimme hören, Herr. Und ich bete, Vater, für jeden, der jetzt meine Stimme hört, Herr, hier live oder über Livestream. Ich bete, dass jeder Einzelne wirklich stärker und stärker darin wird, Herr, wirklich dieses innere Zeugnis wahrzunehmen. Nicht nur dieses innere Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, sondern auch dieses innere Zeugnis, was du für unser Leben vorhast, wo du uns langführst, was du für uns geplant hast, was richtig, was falsch ist, was die nächsten Schritte sind. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich in seinem geistlichen Menschen immer stärker machst und das hervorbringst, Herr, was du in ihn oder in sie hineingelegt hast. Vor Grundlegung der Welt, weil du hast es gesagt, wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir nur in ihn wandeln brauchen. Danke dafür. Danke wirklich für ein prophetisches Volk. Herr, der neue Bund ist nicht mehr der Bund der Propheten, sondern der neue Bund ist der Bund eines kompletten Volkes von Propheten. Nicht mehr einzelne Propheten, sondern ein prophetisches Volk, Herr. Danke dafür, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben, wir machen ganz kurze Pause. Wir machen in 5 Minuten weiter, okay? Also 13 nach geht's weiter, auch ihr über Livestream. 13 nach geht's weiter, noch zu einer starken Stunde, auch über den Heiligen Geist. Also seid rechtzeitig wieder da in 5 Minuten. Amen.